An die Sonne von Friedrich von Schiller. Preis dir, die du dorten heraufstrahlst, Tochter des Himmels, preis dem lieblichen Glanz deines Lächelns, der alles begrüßet und alles erfreuet. Trüben Schauern und Nacht stand begraben die prächtige Schöpfung. Tot war die Schönheit lang dem lechzenden Blick. Aber liebevoll stiegst du früh aus dem rosigen Schoße deiner Wolken empor, wecktest uns auf die Morgenröte, und freundlich schimmert diese herfür über die Berg und verkündete deine süße Hervorkunft. Schnell begann nun das Grauen sich zu wälzen dahin in ungeheuern Gebirgen. Dann erschienest du selbst, herrliche Du, und verschwunden waren die nebligte Riesen. Ach, wie Liebende nun, lange getrennt, liebäugelt der Himmel zur Erden, und diese lächelt zum Liebling empor. Und es küssen die Wolken am Saume der Höhe die Hügel, süßer atmet die Luft. Alle Fluren baden in deines Angesichts Abglanz sich, und es wirbelt der Chor des Gevögels aus der vergoldeten Grüne der Wälder Freudenlieder hinauf. Alle Wesen taumeln wie am Busen der Wonne, selig die ganze Natur. Und dies alles, o Sonn, entquoll deiner himmlischen Liebe. Vater der Heilgen, vergib, o vergib mir, dass ich auf mein Angesicht falle und anbete dein Werk. Aber nun schwebet sie fort im Zug der Purpurgewölke über der Könige Reich, über die unabsehbaren Wasser, über das Weltall. Unter ihr werden zu Staub alle Thronen, Moder, die himmelaufschimmernden Städte. Ach, die Erde ist selbst Grabeshügel geworden. Sie aber bleibt in der Höhe, lächelt der Mörderin Zeit und erfüllet ihr großes Geschäft, erleuchtet die Sphären. O, besuche noch lang, herrlichstes Fürbild der Edeln, mit mildem, freundlichem Blicke unsere Wohnung, bis einst vor dem Schelten des Ewigen sinken die Sterne und du selbsten erbleichst.